Bismillah, wassalatu wassalam ala Rasulullah. Amma ba'du, mit der 93. Frage machen wir weiter. Sagt, wie viele Propheten wurden im Koran erwähnt? Dabei nennt er keine Zahl hier an sich selbst, sondern zählt einfach nur die Namen auf. Wahrscheinlich daran, weil einige über einige es Meinungsverschiedenheiten gibt, ob sie Propheten sind oder nicht, aber wir zählen das mal hier auf. Er sagt, es wurde davon Adam, Nuh, Idris, Hud, Salih, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jakob, Yusuf, Lut, Shu'aib, Yunus, Musa, Harun, Ilyas, Zakaria, Yahya, Al-Yasa'a, Dhul-Kifl, Dawud, Suleiman, Ayyub, Al-Ashbat wird hier genannt, zusammengefasst, also Allah musta'an, da gibt es auch bezüglich dieser Sachen Unterschiede. Und Isa a.s. und Muhammad a.s. wird natürlich im Koran erwähnt. Und dann gibt es noch andere, über die es Meinungsverschiedenheiten gibt, wie Dhul-Qarnayn oder Khidr, die er jetzt hier nicht erwähnt hat. Aber das sind auf jeden Fall die Propheten, über deren Geschichte wir auch eigentlich Bescheid wissen und die im Koran erwähnt wurden. Und es gibt viel, viel mehr natürlich gesandte Propheten, die uns nicht erwähnt wurden. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat eine Weisheit dahinter gehabt, dass er uns genau diese Propheten erwähnt hat, auf dass sie von ihren Sachen lehren ziehen und Verstand bekommen. Barakallahu fikum. Bis zur nächsten Frage. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.